Das Geheimnis eines guten Songs überhaupt ist, dass er von selbst entsteht. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Sendung. Es ist Samstag, der 5. Oktober 2013. Zwei Stunden von 10 bis 12 live hier von der Plaza Real in Barcelona. Auch weltweit zu hören über unser Radionetz www.contrabanda.org und natürlich auf 91.4 FM in der Stadt und Umgebung. Zwei Stunden Kultur, Politik, Geschichte für Menschen hier in Barcelona, die an der deutschen Musik auch interessiert sind. Wir bieten Informationen, Hintergründe und Unterhaltung. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert, absolut kommerzfrei. Fallen wir mal gleich mit der Tür ins Haus. Eine neue CD ist da. Nicht von Bab, aber fast. Von Wolfgang Niedecken, dem Bab-Vormann. Zusammen alt heißt das Album. Ich hatte es vor zwei Wochen schon mal kurz vorgestellt mit einem Song. Aber heute haben wir das komplette Album hier vor uns liegen und werden da ordentlich reinhören. Zusammen alt ist Niedeckens viertes Soloalbum. Und um dieses Soloalbum, um diese Platte zu mögen, muss man nicht unbedingt Kölsch verstehen. Er singt natürlich auf Kölsch. Dieses Album entschleunigt auch besonders den Alltag. Wir werden es gleich hören. Der Bab-Frontmann ist schließlich nicht umsonst nach Woodstock geflogen, ja, um das Werk mit Musikern aus dem legendären Studio, wo auch Bob Dylan und Patti Smith ihre Alben eingespielt haben, einzuspielen. Ich finde es entspannend und wärmend. Da klingt die Instrumentalisierung mit Mundharmonika, Hawaii-Gitarre und Akustikklampfe sehr, sehr schön, wie ein warmer Folk-Rock-Klangteppich. Und all das rankt sich um Niedeckens Stimme, die wir auch sehr mögen. In diesem Album erweist sich der Kölsche Jung als wirklich charismatischer Storyteller. Und wir können wetten, sein Mädchen, dem dieses Album gewidmet ist, ist natürlich stolz auf ihn. Wolfgang Niedecken. Gleich werden wir auch ein paar Auszüge aus einem Interview mit ihm vorstellen bzw. verlesen. Zwischen Notarzt und Rock'n'Roll. Das Interview wurde veröffentlicht in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Oktober-November-Ausgabe. Jo, es geht los. Rechts und links vom Bahn am Wessi-Strand und jens da blöd. Du beginnst mit Fachbuch, jetzt im Blickkontakt bemüht. Lesezeichen, wenn ihr las, der brillerne der tweet. Tip op fra dritten og fart, der høgne mi, du ser ved Deutschland wach. Wohnung er jeden dag. Vi sitter jetzt in der Stund. Ring frei die nächste Runde. Rätsel links vom Bahndamm, Jon, die Radiowecke an. Registrierte, glatt rasierte Schweier zur U-Bahn. Zeitungen mit News von gestern, höchst schon überholt. Zuckerner bringt Kaffee lauwarm. Oh ja, was soll, ich will noch hier bei dir. Die Nacht ging nur bis vier. Er hatte Kei auch zu. Ey, und dafür warst du. Ich seh nicht, wie du für mich im Bett sitzt und lest auf Hogwarts. Der Eskizus blöß, dich zur Wand wegtriebst, sind ich rechts und links vom Bahndamm. Ich noch nicht, dass du wirklich existierst. Und dann wie ein Märchen ist jetzt Seltsames passiert. Wenn du das Lied hörst, denkst du, na ja, und grinst. Doch ich weiß, dass die noch nie im Alltagsmüll versinkt. Russe wie Deutschland wach. Und nur jeden Tag. Wir sind jetzt in der Stunde. Bring frei die nächste Runde. Friedhof, Fingerhof und Bahnhof, wo der Zug nicht hält. Umlocks Industrie bietet der Kette Hunk der Welt. Tierasyle, Schreber, Jäde, Kathedrale, Puffs, Pennerunger Brücke, die Erfahrene, dem Suff, ich will noch je mit dir. Die Nacht ging nur bis vier. Ich will noch je mit dir. Ich will noch je mit dir. Ich will noch je mit dir. So klingt's also, das neue Album von Wolfgang Niedecken. Ich schwör so gern bei dir. Das Stück hieß Rechts und links vom Bahndamm. Rechts und links vom Bahndamm. Nicht nur eine neue CD ist erschienen mit Liebesliedern, gewidmet seiner Frau, sondern auch eine Autobiografie, eine neue, nach Für einen Moment schon die zweite, beziehungsweise die Fortsetzung. Und angesagt ist natürlich auch eine BAP-Tour, eine große BAP-Tour. Wir freuen uns also, dass Wolfgang Niedecken nach seinem Schlaganfall vor zwei Jahren wieder ordentlich umtriebig geworden ist. Auf die Frage, eben direkt angesprochen, nach dem Schlaganfall im November 2011 ist dir, Wolfgang, eine Welle von Sympathie entgegengeschlagen. Wie hast du das empfunden? Niedecken sagt dazu, das Interesse an meiner Genesung war unglaublich. Das rührendste Erlebnis hatte ich vor einem Supermarkt, als ich auf meine Tochter wartete. Ich sah eine Oma mit Rollator langsam auf mich zukommen. Sie legte dafür einen ziemlich langen Weg zurück. Und dann sagte sie, Jung, das ist ja so schön, dass es dir wieder gut geht. Dann drehte sie sich um und ging den gleichen Weg wieder zurück. Das hat mich umgehauen. Auf die Frage, wie geht's dir denn heute, sagt Niedecken, gut, ich bin wieder völlig hergestellt und denke gar nicht mehr daran. Ich bin allerdings schnell aus dem Konzept zu bringen, darf nicht mehr zweierlei Sachen auf einmal machen. Mein Sohn stellte dazu neulich treffend fest, Vater, mach jetzt nur noch eine Sache gleichzeitig. Mit Zusammen alt hast du deiner Frau ein Album gewidmet. Niedecken, ja, es ist eine Hommage an meinen Schutzengel. Denn wenn sie damals nicht das Richtige getan hätte, nämlich sofort den Notarzt zu rufen, säße ich heute nicht hier. Aber mal abgesehen von dem Titelstück sind es lauter Lieder, die ich über die 25 Jahre, die wir zusammen sind, für sie geschrieben habe. Das Album erzählt unsere Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. Greifbar nah heißt das nächste Stück, auf Hochdeutsch Greifbar nah. Wolfgang Niedecken vom Album Zusammen alt. So je vroren lid der See, het wird langsam hell, er war schon ein See. Schwimmen leere sollte damals. Lüngleve hätte wie ein Gatz, dort was er dran ist, hätte ziemlich satt. Ob singen dort selbst steht er ratlos. Die Hugos waren ob Singer seeles Wund, angesungen und zählige Stunde. Wie es im Malje Schild setzt als Bursch. Schniebetränen dürdet nimm ich lang, was du im Bad stehst, und ja sei Dank. Ein Netz auf Spanns, bei dem Balance ist. Gerade lässt Café des Arrivé, der Hänge wärme an einem Café Olé. Er hört sich Stimmen, die wie von sehr spricht. Sing ihre Lied für deine jungen Rom, für Jahre Schrift, das war dem immer schon. Leuchtturm war, fällt nur der Stadtplan. Paris posiert schon oder immer noch. Er spielt der Fröhliche, du merkst es doch. Er sind sie im Bleie, danke, Drache. Die Kinderohren sieht er nach und nach, ob ihr schläft oder wie mies ins Wach lebt. Alles auf Null, darf er da vor. Ob immer Wort kriegt man noch. Jetzt wart wie aus nem anderen Level war. Das Gefühl war plötzlich da. Diffus und unbestimmt doch. Es war greifbar nah. Second Avenue, zwei Monate später noch ein Déjà-vu. Handvoll Loser ob Silvester. Dorf und Färf, knall wie's Neonlicht. Rodiert die Leibung ohne blasses Gesicht. Ein Amen oder am Anfang. Das zehn Jahre her, das hat mich interessiert. Ist das denn nicht wieder in sich spürt? Ist wieder da. Das lang vermisste Fieber. Licht im Zoo, sich dem nachwesen, dass es so wie du weder je begab, und zwar aus Liebe. Auf einmal war ein Krieg war noch, jetzt wart wie aus einem anderen Level war. Das Gefühl war plötzlich da, diffus und unbestimmbar, es war griffbar. Auf einmal war ein Krieg war noch, jetzt wart wie aus einem anderen Level war. Das Gefühl war plötzlich da, diffus und unbestimmbar, es war griffbar noch. Wolfgang Niedecken, was hat dich zu deinem neuen Album inspiriert? Das fing alles damit an, dass der Julian die Idee hatte, mal in Amerika ein Album aufzunehmen, mit speziell dafür ausgesuchten Musikern, eben nicht mit der normalen Bab-Formation, sondern mit Leuten, die eigentlich von diesem ganzen Bab-Kosmos komplett unbeleckt sind, die einfach sich nur songdienlich mit den Songs auseinandersetzen würden. Naja, aber es war halt eigentlich nicht zu machen, weil man darf ja die Bab-Kreise nicht stören. Und als ich dann nach dem Schlaganfall nochmal drüber nachgedacht habe, über diese Idee, ist mir aufgegangen, dass das was ganz Besonderes sein könnte und es auch die Bab-Kreise nicht stören würde, wenn man es genau in die Lücke macht. Und dann habe ich den Julian angerufen und gefragt, wie er sich das denn vorstellen würde, wo denn das Studio sein sollte, mit welchen Musikern. Und dann fing schon ein bisschen die Planerei an. Dann habe ich auch mal überlegt, wie ich die Songs denn auswählen könnte. Und dann kam das so langsam in Bewegung. Ja, was macht für dich den Unterschied zwischen den Bab und den Solo-Album? Der Unterschied zwischen einem Solo-Album und einem Bab-Album ist vor allen Dingen der, dass wir bei Bab die Kompetenzen ganz klar verteilt haben. Es wird so schnell keiner in die Gitarrenarbeit reinreden. Es wird so schnell keiner in den Schlagzeug reinreden, in das, was die Keyboards machen. Und mir wird auch keiner in Text reinreden. Es sei denn, es kommt irgendwo eine bessere Idee und man ist natürlich auch immer der Kritik ausgesetzt. Aber in erster Linie haben wir alle unsere Oberhoheit über unser Gebiet. Und das ist auch gut so. Also das ist halt, wenn eine Band arbeitet, dann arbeitet die so. Und bei einem Soloalbum läuft das Ganze absolut nach dem Song. Es wird auch keine Vollbeschäftigung geben. Es wird doch nichts geben, dass man Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Also das wäre bei diesem Album idiotisch gewesen, überhaupt einen Schlagzeuger mit reinzunehmen ins Studio, weil es war vollkommen klar, dieses Album wird sehr, sehr ruhig werden, beispielsweise. Ja, klar. Ja, wo hast du das Album aufgenommen? Erklär doch mal. Woodstock, Stichwort. Ist natürlich ein Ding. Wir haben das Album in Woodstock aufgenommen, im Dreamland Studio. Dieses Studio ist in einer alten Kirche. Das Studio ist eigentlich der Raum einer alten Kirche, einer säkularisierten Kirche. Und das wird schon seit einigen Jahren als Studio betrieben. Eine Zeit lang wurde es nicht mehr benutzt, weil diese Budgets, um ein so großes Studio zu betreiben, die gibt es einfach mittlerweile nicht mehr. Deswegen haben wir uns auch sehr, sehr beeilt mit dem Aufnehmen. Also wir haben nicht erst angefangen im Studio Songs zu schreiben, sondern wir haben von morgens bis abends gearbeitet, bis die Energie raus war. Abgemischt haben wir das Ganze dann in New York im Electric Lady, einem Studio, das Jimi Hendrix konzipiert hat. Der arme Kerl hat da selber nie drin aufnehmen können, weil er halt zwischenzeitlich verstorben war. Wenn man in diesen Räumen so ein Album abmischt, teilweise haben wir ja noch ein bisschen komplettiert die Aufnahmen, dann spürt man schon den Geist, den Spirit, der da durchweht, wer da alles schon aufgenommen hat. Also von Stevie Wonder bis zu den Stones, alle waren sie da. Patti Smith hat ihr Banger-Album da aufgenommen. Also alle waren eigentlich da. Durch einen Zufall haben wir auch tatsächlich den großen Raum bekommen und nicht einen dieser kleinen Räume. Es war alles sehr, sehr angenehm und gut, also ich habe ja nichts abgemischt. Ich konnte mich immer wieder schön wieder anrufen lassen, wenn es hieß, du kannst den nächsten Song abnehmen. Es war schon sehr, sehr komfortabel, in diesen Dingen zu arbeiten. Wie habt ihr die Songs musikalisch umgesetzt? Wie ist das gelaufen? Die Arbeit fing eigentlich damit an, dass wir Julian und ich uns hier in diesem Raum getroffen haben. Und wir haben uns die alten Bab-Versionen, weil es ist ja ein ganz neuer Song, eine Cover-Version und schließlich dann 12 Bab-Songs, die davon eingerahmt werden. Und wir haben uns natürlich zunächst mal die Bab-Versionen angehört, teilweise uralte Versionen. Noch der erste Song, den ich für die Tina geschrieben habe, war auf dem Album Da Capo. Das war rechts und links vom Bahndamm. Naja, da musste man schon ein bisschen arbeiten, aus einer Hardrock-Nummer das zu machen, was schließlich dann in Woodstock aufgenommen wurde. Und dafür haben wir hier die Vorarbeit geleistet. Wir haben teilweise andere Tonarten ausgewählt. Wir haben meistens haben wir die Stücke tiefer gesetzt. Teilweise mussten wir sogar die Gitarren tiefer stimmen, damit das überhaupt noch geht. Dann von einigen Sachen befreit, also zunächst mal auch von überflüssigen Akkorden befreit. Teilweise gab es auch Stellen, die mir beim Singen in den vergangenen 25 Jahren auch schon mal ein bisschen peinlich waren. Die haben wir natürlich auch alle gesäubert. Teilweise gab es auch Textzeilen, die mir nicht mehr so genehm waren, wo ich dachte, gut, dass es noch keiner gemerkt hat, aber soeben war diese Bridge, die war nicht gut. Das war kein guter Text. Also habe ich es geändert, bis es gut wurde. Und das hat natürlich eine Gelegenheit, das dann so zu machen, dass es einem wieder gefällt. Und diese Vorarbeit, die haben wir dann in die USA geschickt, zum Stuart Smith. Und der hat praktisch die Leadsheets angefertigt für alle anderen Musiker, so dass wir, als wir im Dreamland angefangen haben, schon nicht mehr über Akkorde reden mussten, sondern das stand alles schon da. Man hat vielleicht nochmal in einen oder anderen Song nochmal transponiert, aber im Wesentlichen war die Vorarbeit geleistet hier und dann beim Stuart Smith, der in Washington wohnt. Ja, ich würde vorschlagen, wir hören jetzt erstmal noch ein Lied von der CD Zusammen alt. Wir haben jetzt so viel Theorie auch gehört, wie das alles gelaufen ist, wie die Abmischung war. Ich bin selber erstaunt über diesen wärmenden, wirklich entspannenden Klang, diesen Klangteppich, den die Leute, beziehungsweise Wolfgang auch mit seiner Stimme, aber den die Instrumentalisten aus dem legendären Woodstock-Studio da gezaubert haben. Das Lied Nummer 4. Von insgesamt 14 Liedern vom Album Zusammen alt von Wolfgang Niedecken, Näher zu mir, näher zu mir. Viel zu viel Gedanke, Schädel explodiert, Überdosis Bilder. Überinformiert, Lüge und Tabelle, Horror schwarz und wies, Werbespots und Terror, bis du nix mehr siehst. Fast Food für ihr Hirne, Zinksa steht parat, nur den Illusionen, Sinne, Drachenblut gebart. Teppich ob Nerven, Gewisse im Kreuz für, im Overkill der Zweifel, ratlos, wie narkotisiert. Du hörst rum wie ein Ameis, durch Glas, Beton und Stahl. Wer ihn nicht drin auftritt, ist für mich nicht normal. wenn Tränen rückwärts fließen, wenn Kriege für mich stürzt, dann wehde mir die Monster, die die Ignoranz gebiert. Komm Mädchen, rutsch näher zu mir. Nimm mir die Angst, dass ich mich in all dem Wahnsinn verliere. Mich aus dem Albtraum, sag mir, wo ich bin. In all der Labyrinthe blieb mir nur die Stimme. Lieb mich, wenn ich hasse, wärm mich, wenn ich friere. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, wo ich in dir her. Bandage mich Seele von mir aus. Halt mich für verrückt, Mädchen, rutscht näher, noch ein Stück. Komm Mädchen, rutsch näher zu mir. Nimm mir die Angst, dass ich mich in all dem Wahnsinn verlieren. Weltweit zu hören von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Die nächste Frage, die wir Wolfgang Niedecken stellen, ist die Frage: Was ist denn eigentlich das Geheimnis eines guten Liebesliedes? Wie macht man das? Ist ja auch nicht so einfach, würde ich mal sagen. Das Geheimnis eines guten Songs überhaupt ist, dass er von selbst entsteht. Wenn man sich morgens hinstellt, à la 9-to-5-Job und versucht, einen Song zu schreiben, das wird nichts. Ein Song schwebt in der Luft rum. Der ist, irgendwo ist er da, man muss merken, wenn er einem nahe kommt, dann muss man ihn greifen und dann muss man ihn umsetzen. Manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es nur ein bisschen von der Melodie, manchmal ist es ein ganzer Satz, manchmal ist es ein Gefühl, das umgesetzt werden will. Aber sich hinsetzen und gerade ein Liebeslied zu schreiben, klar, dafür gibt's ohne Ende Klischees. Aber das ist dann alles Konfektion. Das kann natürlich kein guter Love-Song werden. Das wird irgendwas von der Stange. Also muss man Sachen bemerken, die vielleicht nicht jeder bemerkt. Und dann kann was Besonderes daraus werden. Ja, Was ist das Rezept, um glücklich zusammen alt zu werden? Frage, die uns alle interessiert. Das Rezept, um glücklich zusammen alt zu werden, gibt's wahrscheinlich nicht. Man kann nur probieren. Das ist immer wieder ein Learning by Doing Prozess. Man kann sich natürlich aufeinander einlassen, sich dem anderen die Freiheiten geben, die man für sich selber auch beansprucht. Man kann aus der gemeinsamen Zeit lernen. Man sollte immer lernfähig bleiben bei allem, was man tut, lebenslänglich, egal was man tut, ob man in einer Beziehung lebt, ob man in einer Band arbeitet, ob man einen normalen Job hat, was auch immer. Man muss immer lernfähig bleiben und der wichtigste Begriff ist sowieso Respekt und sich gegenseitig auch die Freiheiten lassen, von denen man weiß, dass man ohne nicht existieren kann. Freiheit ist das Einzige, was man einsperrt und dann ist es weg. Welche Rolle spielt deine Frau in deinem Leben? Naja, wir leben ja in einem wunderbar funktionierenden Familienbetrieb. Ich bin ja jetzt mittlerweile seit 62 Jahren Familienbetrieb gewohnt. Ich bin im Familienbetrieb aufgewachsen und furchtbar viel hat sich daran nicht geändert. Gut, wir haben jetzt keinen Kolonialwarengeschäft mehr, wie das, was meine Eltern hatten. Aber jetzt haben wir halt einen kleinen mittelständischen Rock'n'Roll-Betrieb zu leiten. Und ich würde mal sagen, dass meine Frau da drin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Jetzt mal nicht nur in dem Betrieb, sondern auch das ganze Ding irgendwie im Balance zu halten, mich zu ertragen, wenn ich unausstehlich bin, mich aufzufangen, wenn ich nicht mehr durchblicke, aber auch immer wieder für gute Laune zu sorgen, das macht es schon perfekt. Ist halt der Sonnenschein. Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt das nächste Lied von Zusammen alt. Das Lied Track Nummer 5, paar Tage früher, Wolfgang Niedecken. Jo. Heimann am Flee. Ich stand am Balkon und leunen auf. Stell mir Marokko für, wie jedes Mal, wie jedes Jahr. Und roll mich verdammt. Die Götter und länger die Nächte. Noch Joden im Mond, bis es nachts wieder friert. Ob er immer weh mir klar, und aber noch nie da, will die mit ins Mal. Das lebt wohl an dir. Es ist der Nabel der Welt, bis jetzt, was mir all die Jahre gefällt. Die Herz ist ein Ömer, den Kralle sind spitz. Und wenn ich falle, dann bist du mein Herz. Ich halte dich fest, ich lass, ich nimm mich los. Da wo du bist, bin ich endlich zu Hause. Hätt ich da bloß. Doch viel lasse sich nicht irritieren. Die spür, wo es lang geht, das Hand im Bloß. Richtung Nordafrika, war wunderbar. Les han ich der Lockruf geholt, der Lockruf geholt. Was ist der Nabel der Welt? Wer ist jetzt, was mir all die Jahre gefällt? Die Herz ist eine Dümmheit, den Kralle sind spitz. Und wenn ich fall, dann bist du mir nass. Ich halte dich fest, ich lass dich nie mehr los. Da wo du bist, bin ich endlich zu los. Hätt ich da bloß und war da früher gewusst. Der Nabel der Welt, weiß jetzt, was mir all die Jahre fehlt. Die Herz ist eine Heimat, den Kralle sind spitz. Und wenn ich falle, dann bist du mein Herz. Dich halte ich fest, ich lass mich nicht mehr los. Da wo du bist, bin ich endlich zu uns. Hätt ich da bloß. Da bloß war da früher gewusst. Wolfgang Niedecken, Zusammenhalt, Badach früher. Wolfgang Niedecken, was ist das Schöne am Altwerden? Also wenn man jetzt positive Aspekte am Altsein oder am Altwerden nennen soll, dann ist es mit Sicherheit, dass man gelassener wird, dass man mehr Lebenserfahrung hat, dass man vielleicht eine bessere Menschenkenntnis hat. Das sind Aspekte, die das vielleicht aufwiegen können, dass man doch eigentlich lieber jung wäre. Also jeder, der mir erzählt, alt sein wäre toll, der lügt. Es ist viel, viel besser, jung zu sein, aber was willst du machen? Du wirst halt alt und das macht man dann besser in Würde. Man versucht besser, das in Würde hinzukriegen, anstatt sich zu verbiegen und gerade wenn man im weitesten Sinne im Showbusiness arbeitet, sich dann irgendwie in Lederklamotten schießen lässt und irgendwie sich zum Affen macht. Also man sollte schon in Würde alt werden. Das geht auch. Ich bin mir sicher, dass das geht. Ja, vielen Dank. Ja, das geht. In Würde alt werden. Sich in Lederklamotten schießen lassen, ist natürlich auch ein Ding. Wolfgang Niedecken im Interview. Das Interview ist zu finden auf Facebook. Ich habe das natürlich, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, nicht persönlich jetzt mit Wolfgang Niedecken geführt, sondern ich habe das Interview über YouTube ablaufen lassen und habe nur die Zwischenfragen, die als Text eingeblendet sind, habe ich natürlich gestellt. So klingt das Ganze natürlich, als wäre ich mit Wolfgang Niedecken zusammen gewesen. Wir hätten da gemütlich geplauscht und hätten dieses Interview geführt. Ich hätte das auch gerne gemacht, weil ich ein großer Verehrer seiner Musik und seiner Texte und seiner Lebensphilosophie bin, wenn man das mal so sagen darf. Aber gut, so geht's auch. Ich hoffe, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben einen Eindruck bekommen von dem Musiker und dem Menschen Wolfgang Niedecken. Es gibt dazu natürlich noch viele, viele, viele Sachen zu sagen. Er ist Jahrgang 1951. Er ist nicht nur Musiker, er ist auch Maler und Autor. Wie gesagt, auch ein weiteres Multitalent. 1976 gründete er die Kölschrockband Bab. Bis heute ist er Sänger, Texter, Komponist und Frontmann dieser Gruppe und das einzig verbliebene Gründungsmitglied. Die anderen sind nach und nach alle ausgeschieden. Darüber hinaus arbeitet er auch als Solist und nahm bislang 3 Soloalben auf. Niedecken gehört zu den wesentlichen Protagonisten, die den Kölner Dialekt über die regionalen Grenzen hinaus auch in der deutschen Rockmusik etabliert haben. Ein weiterer Schwerpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit ist seit den frühen 1970er Jahren die Malerei. Er studierte freie Malerei und Kunstgeschichte und hatte bislang zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland. Niedecken ist bekannt für sein soziales und politisches Engagement, für das er 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde. Darüber kann man jetzt streiten, Niedecken und das Establishment und diese ganzen Sachen, aber er macht etwas Tolles, er hat dafür eine Anerkennung bekommen und auch wir loben das auf das Schärfste. Zum Musikalischen haben wir schon so viel gesagt im Niemandsland, dass ich das nicht alles wiederholen werde jetzt. Wir werden immer weiter über Niedecken berichten und über seine Musik. Aber sein soziales Engagement. Seit 2004 ist Niedecken Sonderbotschafter der Hilfsaktion Gemeinsam für Afrika. Aus dieser Tätigkeit stammt auch das Lied No Gulu, das auf dem BAP-Album Radio Pandora zu hören ist. Er gründete gemeinsam mit der Kinderhilfsorganisation World Vision und seinem Freund, dem Unternehmer Manfred Heil, das Hilfsprogramm Rebound, das frühere Kindersoldaten in Uganda unterstützt. Deshalb übernahm Niedecken 2005 die Schirmherrschaft über die Ausstellung Kinder des Krieges mit Fotografien des Kölner Fotojournalisten Michael Bause und wurde Botschafter von World Vision Deutschland. Für dieses ehrenamtliche Engagement wurde er im Februar 2013 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Niedecken ist Mitglied des Kölner Bürgerkomitees Alternative Ehrenbürgerschaft sowie des Kuratoriums der Bundesliga-Stiftung. Unter anderem ist er Offsprecher mit einem TV-Spot der Stiftung für die Kampagne Integration gelingt Spielen zu hören. Darüber hinaus ist er Kuratoriumsmitglied der Kölner Kunsthochschule für Medien, an der seine Söhne studieren. Mit einer Partnerschaft unterstützt Niedecken seit 2012 das Schoko-Fair-Projekt der Montessori-Hauptschule Düsseldorf, welches sich seit Mitte 2010 gegen die Ausbeutung von Kindern in der Schokoladenproduktion engagiert. Gut, noch ein Lied. Ja, ich hoffe, die Musik gefällt Ihnen auch, genauso wie mir. Dann wäre ich froh. Doyet Ming Frau, da geht meine Frau. Dieses Lied ist wirklich absolut seiner Frau gewidmet, wie alle diese Lieder, aber da spricht er sie direkt an. Er erzählt, wie diese Frau seine Frau ist. Ein wunderschönes Lied. Wolfgang Niedecken. In ihrem aquamarinblauen Kleid, Haare hoch gesteckt, nur wie stolz sie das Kleid um Arm dreht. Sechs Winter hält unser Duss, mich mein Euphorie und mein Blues. Sonne schien mit ihrem Namen buchstabiert. Sechs Jahre jährt Chaos in das Haus. Sie lacht jen und laut, hat ne Blick drauf wie Lauren Bacall. Schnurrt wie ein Rollier Katz und Bagan wie ein Martaler Krat. Mafiös, wie sie zu mir hält, das Leben ist ein Kinderspiel mit ihr. Ich ging für sie durch jede Hölle, verdient hab ich sie nicht, wüsst nie wofür. Aus der Hälse, der Mund zerfällt, eins weiß ich genau. Sinn scheinheilig, verwies das kleinlich, da jeb mich Frau. Da jeb mich Frau, da jeb sie. Da jeb mich Frau. Sie kann jene Unheit, wo man schön an ja, hätte es. Dass sie ob der Zunge dreht und steht, zu dem, was es hält. Sie schwimmt charmant jener Strom, mit ihr kann man Peter stellen. Sechs Jahre, kein lang wie diese Kunst, so spannender als 100.000 Volt. Nenn mich ruhig Spinne, siehst die Filme, der Schuss ist mein Frau. Und sie ist der Wahnsinn, musst du nur uns ansehen, da je mein Frau. Wolfgang Niedecken, was waren rückblickend die wichtigsten Erfahrungen in deinem Leben? Die wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben war, dass ich mich schon auf mich verlassen konnte. Die wichtigste Weggabelung war die, als ich vom Gymnasium kam und habe mich dann für ein Kunststudium entschieden und bin auf diesem Weg immer weitergegangen. Das hat natürlich ganz viel Leidenschaft gebraucht. Das hat auch ganz viel, das war auch eine Berg- und Talwanderung. Aber ich wusste immer, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Und das ist natürlich ein Privileg, so leben zu dürfen. Also wenn man sich vorstellt, ich hätte einen anderen Job angenommen, ich wäre nie so glücklich geworden, wie ich jetzt tatsächlich bin. Man muss sich das vorstellen. Ich kann meine Familie von dem ernähren, was ich gerne tue. Das habe ich mit meinem Malereistudium nicht unbedingt geschafft, aber mit meinem Hobby habe ich es dann tatsächlich geschafft. Wie der Blödsinn traf, vermutlich auch, wo dran hat Loch, wenn auch nicht ganz nüchtern war, Maria. Die Tür hing ab und du kommst drin, und immer klar, die muss es sein, der Engel da, der Sonne schien, Maria. Ihr Repertoire an Sprichworten, irgendwie krette tatsächlich hin. Doch nicht einfach wegen Jens, Maria. Oh, Micheli, hast du die gedacht? Oh, ich mein, hat das gewacht? Auf jeden Fall sind lange Nacht, Maria. Selbe fliehe in die nächste Stadt, was hat Jas Bovey noch klar gemacht? Und ihre Hetz aus Gäse wachs, Maria. Fernsehstudio mit so viel Glück und ein Museum mit so wenig Zick. Beim nächsten Mal ist schon der Fluch zurück, Maria. Was hätte dir nicht all gesagt und keine Satz davon war Bratilat, als ich bloß Sender von der Seele schwart, Maria. Der Troubadour mit dem geplatzten Drohm, dem Jürgen Käfig und dem Jummi Baum. In a Diskothek, mag löwet kom, Maria. Maria, weißt du eigentlich, was du für ihn bist? Sah a bis on it as was. Wenn you're dann wunderbar, was spar ich mir in der Rest, wenn nicht Maria, denk gut noch. Lang no telefon, der Brief aus Shanghai aus dem Sheraton, Adresse und Intensivstation, Maria. Bei Jörg und Stalingrad noch streng geheim, auch dann so viel in der Türkei, und schon ist es ein paar Jahr zwei, Maria. Bei Jörg ist zwei, nee, da keine Chance, wie lang soll dir und am Kelland. Weder mein Glück als Verstand, Maria. Ich weiß noch, wie der Blitz ihn traf und grad noch hätte sich gefroren. Du in Norris Namen, sag ja, Maria. Maria, weißt du eigentlich, was du für ihn bist? Ich sage bis und nicht ins Wort. Wenn ja, dann wunderbar, dann spar ich mir den Rest. Wenn nicht, Maria, denk gut nach. Denk gut nach. Denk gut nach. Was hat der Schlaganfall in deinem Leben verändert? Der Schlaganfall war mit Sicherheit eine Zäsur in meinem Leben. Nach dem Schlaganfall ist mir dann einiges doch noch deutlicher bewusst geworden, wo ich vorher auch schon geahnt habe, dass es so sein würde. Aber der Einschnitt war natürlich deutlich. Ich kann in meinem Leben vor und nach dem Schlaganfall einordnen. Das ist so, was klarer geworden ist. Jetzt bin ich auf der Zielgeraden, definitiv. Da muss ich mir nichts mehr vormachen. Aber ich versuche diese Zielgerade natürlich auch zu genießen. Das ist eine wunderbare Voraussetzung, nochmal alles nur noch das zu machen, was ich wirklich will, überhaupt keine Kompromisse mehr zu machen, weil die Zeit wird natürlich knapper. Vielen Dank an Wolfgang Niedecken. Er kennt uns nicht, er weiß wahrscheinlich noch nicht mal von unserer Existenz, von diesem Niemandsland hier in Barcelona. Aber wir grüßen ihn im weltweiten Netz. Vielleicht wird ihm irgendwann zugespielt werden, dass wir ihn verehren und seine Musik klasse finden. Und zum Schluss dieser guten Stunde mit Wolfgang Niedecken und von Wolfgang Niedecken ein Lied. Das ist ein Hidden Track. Das ist dieser versteckte Track am Ende einer CD. Der ist aber gar nicht so versteckt, der ist ziemlich offen. Der heißt auch offizieller Hidden Track. Alles, was ich zu gern wär, alles, was ich zu gerne wäre. Es handelt sich hier um das Bob Dylan-Lied All I Really Want To Do von Bob Dylan, schon aus den 60er Jahren. Und Niedecken hat dazu den deutschen Spezialtext, beziehungsweise den Kölscher Spezialtext geschrieben. Da heißt es: Ich will mich nicht mit dir messen, ich will mich nicht mit dir messen. Dich besiegen oder stressen, dich in eine Schublade ablegen, dich verleugnen oder quälen. Ich will dich nicht provozieren, ich will dich nicht erschrecken und blockieren. Ich will dich nicht demütigen, dich ausplündern, dich anketten oder vorführen. Alles, was ich gerne wäre, wäre ein Freund von dir zu sein. nicht mit dir messen. Ich besiege oder stresse dich in Schublade aflege. Ich verleuchte oder quäle. Ich will dich nicht provozieren. Ich erschrecke und blockiere. Ich demütige dich aus Plümbe. Ich hab Kette und verführe. Alles, was ich zu jen hör, ist der beste Freund von dir. Ich will dich nicht isolieren, dich erledige, dich schockiere. Will dich nicht analysieren oder kategorisieren. Will dich nicht in Boxen jagen, dich beleidige oder schlagen. Will dich nicht in den Ports hängen, dich in einer Art bedrängen. Alles, was ich zu jen will, ist der beste Freund von dir. Den Sippschaf nicht im Jahne, mich verstellen oder tarnen. Will dich nicht manipulieren oder ständig inspizieren. Will dich nicht ob der Arm nehmen, dich verletze oder hänge lassen. Ich erwarte nicht, dass du ein Kopie von mir bist. Alles, was ich zu jen will, ist der beste Freund von dir. Schöne Version des Bob Dylan Songs All I Really Want to Do. Ursprünglich übrigens auch gesungen in den 60er Jahren von einer Gruppe, die hießen The Byrds. The Byrds mit Y geschrieben. All I Really Want to Do. The Byrds. I ain't looking to compete with you. Feed or cheat or mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy. Or crucify you. All I really wanna do is maybe be friends with you. No, I ain't looking to fight with you. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Es ist Samstag, der 5. Oktober 2013. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland, Washington. Der US-Geheimdienst legt Stasi-Personalakten von weltweit erfassten Bürgern an. US-Geheimdienst NSA kombiniert Bank- und Reisedaten mit Wahlregistern, Telefon- und Internetüberwachung. Dieser Supergeheimdienst verknüpft Informationen aus der Internet- und Telefonüberwachung mit vielen weiteren, etwa Bank- und Fluggastdaten, Versicherungsinformationen oder solchen zu Aufenthaltsorten von Personen. Das geschehe sowohl für Ausländer wie auch für amerikanische Staatsbürger, berichtete die New York Times. Die Zeitung berief sich auf Dokumente des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden und Interviews mit namentlich nicht genannten Regierungsmitarbeitern. Aus all diesen Daten erstellte die NSA detaillierte Personenprofile. Auch Informationen aus US-Wahlregistern oder Steuerdaten fließen demnach in die Analysen des Geheimdienstes ein. Die NSA versuche, so eine Kontaktkette von Personen oder Organisationen im Ausland herzustellen, die für den Geheimdienst von Interesse sind. Alle Arbeit sei auf die Tätigkeit als Auslandsgeheimdienst ausgerichtet, sagte eine NSA-Sprecherin der Zeitung. Der Geheimdienst analysiert dem Bericht zufolge massenhaft Metadaten, also Informationen zu Ort, Zeitpunkt und Teilnehmern eines Telefonats oder einer E-Mail. Eine Datenbank namens Mainway habe bereits vor 2 Jahren 700 Millionen Telefondatensätze täglich erfasst. Einem der New York Times vorliegenden Geheimbudget für den US-Dienst sei zu entnehmen, dass die NSA eine Metadatenbank einrichten möchte, die täglich 20 Milliarden Ereignisse erfassen und Geheimdienstauswertern binnen 60 Minuten zugänglich sein soll. Da kann einem langsam ein bisschen gruselig werden, meine Damen und Herren. Im US-Kongress gibt es derzeit Bestrebungen, insbesondere die großräumige Erfassung von Internet- und Telefondaten innerhalb der USA zu erschweren oder zu unterbinden. Innerhalb der USA. Was die mit uns machen, ist denen egal. Laut Spiegel Online gibt es 2 rivalisierende Gesetzesentwürfe. Einer sähe nur Einschränkungen bei der Sammlung von US-Metadaten vor, etwa was die Speicherdauer angeht. Derzeit werden die Daten 5 Jahre lang aufbewahrt. Ein weiterer Entwurf soll die Vorratsdatenspeicherung im Inland ganz verbieten. Das war eine Meldung der DPA, der Deutschen Presseagentur. Eine weitere Nachricht aus Amiland. USA macht dicht. Der Kompromissversuch ist gescheitert. Mit Beginn des neuen Haushaltsjahres am vergangenen 1. Oktober ist die Supermacht ohne gültigen Etat. Nur der Kriegsapparat ist natürlich nicht betroffen. Die Tageszeitung Junge Welt schreibt hierzu: Es ist ein Akt staatlicher Selbstverstümmelung. Die Supermacht USA kann einen Teil ihrer Bundesverwaltung nicht mehr bezahlen, muss Behördenangestellte in Zwangsurlaub schicken, Institutionen schließen und Leistungen aussetzen. Nur der Kriegs- und Geheimdienstapparat bleibt intakt. Ursache ist ein politisches Systemversagen, denn es gibt mit dem Beginn des neuen Haushaltsjahres am 1. Oktober keinen beschlossenen Etat. Nach dem Scheitern einer nächtlichen Krisensitzung im Kongress, dort sollte am Montag in letzter Minute ein Kompromiss geschlossen werden, hat das Weiße Haus am Dienstag große Teile der Verwaltung geschlossen bzw. deren Tätigkeit auf ein Minimum reduziert. Rund 800.000 öffentlich Bedienstete wurden nach Hause geschickt. Betroffene Familien verlieren vorübergehend ihr Einkommen. Erstmals seit 17 Jahren stehen damit die US-Bürger vor verschlossenen Behörden. Ausnahmen gelten, neben dem Militär natürlich, nur für Angestellte, die für die grundlegendsten Dinge wie die teilweise staatliche Krankenversorgung verantwortlich sind. Augenscheinlicher Auslöser der zeitweiligen Staatsstilllegung ist die Weigerung der oppositionellen Republikaner im Kongress, einen Etat passieren zu lassen, solange die Regierung von Präsident Barack Obama an ihrer Gesundheitsreform festhält. Auch nach Auslaufen der Frist um Mitternacht, Ortszeit, war keine Einigung zwischen den Abgeordneten der Demokratischen und der Republikanischen Partei in Sicht. Der Vorschlag führender Vertreter beider Seiten, einen Weg aus der Krise suchen zu lassen, scheiterte. Hauptursache der Turbulenzen ist allerdings die extrem hohe Staatsverschuldung. Sollten Parlament und Regierung bis zum kommenden 17. Oktober keine Einigung über die Erhöhung der gesetzlich festgelegten Schuldenobergrenze von derzeit 16.700 Milliarden US-Dollar erzielen, drohen weitere ernste Konsequenzen. Vermutlich wird kaum ein US-Bürger die Situation toll finden, sie etwa als Beleg für eine vermeintlich lebendige Demokratie betrachten. Trotz geschickten Taktierens des Präsidentenlagers, Umfragen zufolge gelten die Republikaner als Hauptschuldige an der Misere, ist das Ganze eine Blamage für die selbsternannten Führer der sogenannten freien Welt. Allerdings geht der politische Hickhack noch nicht so weit, die Grundkompetenzen der USA in Frage zu stellen. Die Dominanz auf den globalen Finanzmärkten und das Vorhalten von überlegener militärischer Macht. Ja, und auch Hollywood sowie das Google-Facebook-Microsoft-Kartell dürften zunächst kaum Nachteile durch das Staatsversagen haben. So erklärte der Präsident in einer Botschaft an die Truppe, die Soldaten würden trotz der Finanzmisere weiter ihren Sold erhalten. Obama hat am Montagabend extra ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Die vielen Zivilangestellten des Pentagon müssten sich in den kommenden Tagen aber auf Unsicherheiten und Urlaub einstellen. Unsicherheiten nennen die das. Auch die Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag weitgehend unberührt von dem Shutdown genannten Herunterfahren der US-Bundesverwaltung. Zuletzt war der US-Staatshaushalt zwischen Dezember 1995 und Januar 1996 eingefroren. Der Stillstand unter Präsident Bill Clinton dauerte 26 Tage. Ein paar Meldungen aus Deutschland. Hässliche Meldungen. Aus Limburg erreicht die Niemandsland-Redaktion. Die Zahl der Kirchenaustritte im Bistum Limburg hat angesichts des anhaltenden Skandals um den sogenannten Bischof Franz Peter Tehartz van Elst erheblich zugenommen. Das zeigen die Zahlen mehrerer Amtsgerichte. Insgesamt haben seit seinem Amtsantritt zum Jahresbeginn 2008 bis Ende vergangenen Jahres rund 25.000 Katholiken die Limburger Kirche verlassen. So war die Zahl der Austritte beim Amtsgericht Limburg im Jahr 2012 mehr als doppelt so hoch wie 2004, als Tehartz van Elst noch nicht im Amt war. Warum hauen ihm die Schäfchen ab, dem Bischof? Obwohl keine Begründung dafür abgegeben werden muss, nennen derzeit etliche Katholiken den Protzbau des Bischofs, dessen erste Klasse Flüge nach Indien und seinen autoritären Führungsstil als Grund für seinen Austritt. Anfang Oktober sollen die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Tehartz van Elst wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung abgeschlossen werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hieß es aus den Reihen des Limburger Priesterrates, wäre eine rote Linie überschritten und der Rücktritt des Bischofs fällig. Die Wahl ist geschehen. Die Sozialdemokraten streiten über den Weg in die Große Koalition. Die Mitglieder sind zornig. Parteichef Gabriel und der Fraktionsvorsitzende Steinmeier müssen nun um ihre Ämter fürchten. Die einzigen Rivalen haben sich in der Not verbündet, sagt der Spiegel diese Woche. Was wollen die Deutschen eigentlich und die Frauen und die Männer in Deutschland? Der Spiegel hat dazu eine Umfrage, eine Erhebung gemacht. Infratest DIMAP-Umfrage. Für ARD Deutschland Trend. Die Koalition erwünscht, die SPD sollte jetzt Juniorpartner in einer großen Koalition werden. Das sagen 51% der Befragten. 39% meinen, die SPD sollte jetzt in die Opposition gehen. So sehr sind die Leute in Deutschland schon auf eine große Koalition eingeschworen, mental und psychologisch. Was das bedeutet, ist klar. Die Demokratie ist praktisch außer Kraft gesetzt. Wenn Opposition, die stärkste Oppositionspartei und die Mehrheitspartei bei den Wahlen zusammen eine Koalition machen, dann ist das praktisch ein Aushebeln der eigenen demokratisch-parlamentarischen Logik. Der Spiegel sagt dazu, die SPD begreift erst langsam, wie schwer ihre Niederlage wiegt. In der ersten Reaktion hatten sich die Funktionäre mit dem mageren Stimmungsplus getröstet. Die Tatsache, dass es trotzdem das zweitschlechteste Ergebnis der jüngeren Parteigeschichte war, wurde am Wahlabend mit ein paar Gläschen Riesling weggespült. Naja, wir sahen das Gesicht von Steinbrück, der da grinsend und feixend in die Kameras blickte, als hätte er gerade einen Blumentopf auf der Kirmes gewonnen. Dann aber mit einigen Tagen Verzögerung wurde der Partei langsam klar, wie sehr sie von Merkel deklassiert worden war. Es waren vor allem Erstwähler, Frauen und Selbstständige, die bei der Kanzlerin ihr Kreuz machten. Die SPD hatte sich immer als Avantgarde verstanden. Lange blickte sie mit einer Mischung aus Häme und Hochmut auf die Strickjackengemütlichkeit der CDU. Nun liest die SPD die Wahlanalysen und stellt fest, dass sie zu einer Partei der alten Männer geworden ist. Das schockiert viele Genossen. Sie fragen sich, wie kann es sein, dass Grüne und FDP umgehend Konsequenzen aus ihrem schlechten Abschneiden gezogen haben, aber die Männer an der Spitze der SPD einfach sitzen bleiben? Die Zeit der Politiker mit knallharten Macho-Allüren ist vorbei, sagt der hessische SPD-Generalsekretär Michael Roth. Eigentlich müsste sich die Partei darüber Gedanken machen, wie sie zusammen mit Merkel das Land führen soll. Der Parteikonvent hat Sondierungsgespräche mit der Union beschlossen. Schwarz-Rot ist bei den Bürgern die mit Abstand beliebteste Koalition. Doch in der SPD bahnt sich ein Machtkampf an, bei dem es nur an der Oberfläche um die Koalition geht. In Wahrheit geht es auch um Personalien. Die Partei soll jünger werden und weiblicher. Sie sollen nicht mehr aussehen wie Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel. Zwei Männer, die an zwei schweren Niederlagen beteiligt waren. Das Lager der Zweifler wird angeführt von Hannelore Kraft, der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin. Natürlich ahnt Kraft, dass sie am Ende eine große Koalition nicht verhindern kann. Aber wenn es geht, möchte sie die Preise so hoch treiben, dass die Union sich für ein Bündnis mit den Grünen entscheidet. Kraft weiß, wie unbeliebt ein schwarz-rotes Bündnis bei der SPD-Basis ist. Sie treiben aber auch ganz eigennützige Motive. Kraft kommt es ganz gelegen, dass Merkel in der SPD als politische Medusa gilt, bei deren Anblick Männer zu Stein erstarren. Viele Genossen glauben, dass der Weg in eine große Koalition gleichkommt mit dem Weg ins politische Grab. Ich möchte mich nicht noch einmal unter das Joch von Frau Merkel begeben, sagt Axel Schäfer, Chef der SPD-Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Haushaltsnotstand in den USA lähmt Außenpolitik. Nach Angaben der US-Regierung können die Sanktionen gegen den Iran und Syrien kaum noch umgesetzt werden. Außerdem wurden die für nächste Woche geplanten Gespräche mit der EU über ein Freihandelsabkommen abgesagt. Hunderttausende Staatsbedienstete sind im Zwangsurlaub, weil sich der Kongress nicht auf ein Budget einigen kann. Bessere Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge gefordert. Nach dem Drama von Lampedusa sagte die EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe Georgieva der Zeitung Die Welt, die EU müsse Menschen willkommen heißen, wenn sie Hilfe bräuchten. Mittlerweile wurden mehr als 100 Tote geborgen. Einwohner der Mittelmeerinsel gedachten am Abend der Opfer. Union und SPD bewerten erstes Sondierungsgespräch als konstruktiv. Gesprochen wurde auch über den Hauptstreitpunkt Steuererhöhungen. Für Mitte Oktober wurde ein zweites Treffen zur Auslotung einer möglichen großen Koalition vereinbart. In der nächsten Woche will die Union zunächst mit den Grünen sprechen. Ausschreitungen in Ägypten. In mehreren Städten kam es zu Zusammenstößen zwischen Islamisten und der Polizei. In Kairo wurden mindestens 4 Menschen getötet. Landesweit gab es zahlreiche Verletzte. Die Muslimbrüder fordern, dass der Anfang Juli gestürzte Präsident Morsi wieder eingesetzt wird. Fußball-Bundesliga 8. Spieltag. Im Freitagsspiel trennten sich Hannover 96 und Hertha BSC 1:1. Das Wetter: in einigen Landesteilen Regen, anfangs ganz im Südosten und Osten etwas Sonne, später auch im Nordwesten freundlicher. 20 Grad. Das waren die Nachrichten in 100 Sekunden von der Tagesschau übernommen. Vielen Dank. Werfen wir einen Blick auf die ausgewählten Tageszeitungen vom heutigen Samstag bzw. vom heutigen Wochenende vom 5. und 6. Oktober 2013. Die junge Welt kommt mit ihrer Hauptstory an die Kioske. USA laufen Amok. Früherer Geheimdienstchef Hayden bekennt. Whistleblower Snowden gehört auf Tötungsliste des Präsidenten. Polizisten erschießen eine junge Frau, die auf einer Irrfahrt in Washington war. Wer die US-Geheimdienste wegen systematischer Internetüberwachung kritisiert oder Washingtons Top-Secret-Informationen verrät, der kommt auf die Liste. Zu Wochenbeginn ist dem deutschen Schriftsteller Ilya Trojanow die Einreise in die USA verweigert worden. Gründe wurden dem 48-Jährigen nicht genannt, doch sie liegen auf der Hand. Trojanow engagierte sich und engagiert sich seit Jahren politisch gegen den Sicherheitswahn in den USA und in der EU. Mit seiner Kollegin Julie C. hat er 2009 das Buch Angriff auf die Freiheit, Sicherheit, Überwachungsstaat und den Abbau bürgerlicher Rechte veröffentlicht. In diesem Sommer haben die beiden eine Petition initiiert, die eine Reaktion der Bundesregierung auf die vom früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden publik gemachte Internetspitzelei der US-Geheimdienste fordert. Während das EU-Parlament Snowden für seine Enthüllungen über Grundrechtsverstöße bei amerikanischen und britischen Überwachungsprogrammen mit dem Menschenrechtspreis ehren will, denkt der ehemalige Chef der US-Geheimdienste NSA und CIA, Michael Hayden, über eine gezielte Tötung des Verräters nach. Auf einer von der Washington Post veranstalteten Podiumsdiskussion über Cybersicherheit sagte Hayden laut Presseberichten: Ich muss zugeben, dass ich in meinen dunklen Augenblicken in den vergangenen Monaten auch daran dachte, Herrn Snowden zu nominieren, allerdings für eine ganz andere Liste. Er spielt damit auf die Kill-Lists des US-Präsidenten an, auf denen die Namen von Menschen stehen, die umgebracht werden sollen. Unter Barack Obama wurde die Tötungsliste in Disposition Matrix umbenannt. Klingt auch nicht so brutal. Und fortgeführt. Berichten zufolge macht der Präsident einmal die Woche seine Kreuzchen auf die Todesliste. Einmal die Woche setzt sich also der Friedensengel Obama hin, macht Kreuzchen auf die Todesliste und dann erheben sich von einem US-Stützpunkt irgendwo im Pazifik oder im Indischen Ozean oder im Arabischen Golf die tödlichen Drohnen und lassen ihre tödliche Last in Sekundenschnelle, satellitengesteuert, auf ein kleines Dorf am Rande des Waldes oder auf ein Wüstendorf nieder. Da fliegt dann ein Haus in die Luft mit Köchin, Kindern, Hund und Mann und Maus und dann heißt es, man hat einen Terroristen erledigt, der da angeblich wohnt. So sieht's aus. Hayden erklärte und rechtfertigte die staatlichen Auftragsmorde so: Attentate sind per Verfügung des Präsidenten verboten. Wir machen keine Attentate. Man führe aber sehr wohl gezielte Tötungen gegnerischer Kombattanten durch. Die USA seien immerhin im Krieg. Der pure Faschismus, meine Damen und Herren. Anders kann man das nicht mehr nennen. Wer das noch rechtfertigt, der tut mir leid. Der frühere Geheimdienstchef Hayden sorgte mit seiner Mordfantasie, Berichten zufolge, für Raunen und Gelächter im Publikum. Der republikanische Abgeordnete Mike Rogers sprang auf die Kill-List an und sagte: Damit kann ich Ihnen helfen. Bei früheren Gelegenheiten hatte Hayden den zum Staatsfeind Nummer 1 deklarierten Whistleblower als arroganten jungen Mann diffamiert und erklärt, Snowden wird so enden wie der Rest derjenigen, die zur Sowjetunion überliefen. Isoliert, gelangweilt, einsam und depressiv. Und die meisten wurden Alkoholiker. Glenn Greenwald, der für den britischen Guardian über die USA-Enthüllungen Snowdens berichtet, bezeichnete nach Publikwerden der Mordwitze Hayden als Psychopathen. In der US-Hauptstadt Washington haben derweil Sicherheitsbeamte am Donnerstag eine 34-jährige Mutter nach einer Verfolgungsjagd durch das Regierungsviertel erschossen. Die Frau rammte nach Angaben der Behörden, Achtung, bei ihrer Irrfahrt mit einem schwarzen PKW zunächst eine Absperrung am Weißen Haus und raste dann mit ihrer einjährigen Tochter im Wagen auf das Kongressgebäude zu. Ein Mitarbeiter des Secret Service, der die Gegend um das Weiße Haus bewachte, wurde von dem Wagen getroffen und verletzt, heißt es. Polizisten feuerten auf das Fahrzeug. Das Baby überlebte den Beschuss. Das Motiv der Frau war zunächst unklar. Sicher ist, sie war unbewaffnet. Naja, man kann sich das auch so vorstellen. Da fährt eine Frau durch Washington. Vielleicht hat sie sich verfahren. Sie sucht eine Straße. Plötzlich kommt ein Typ in Zivil, in irgendwelchen Zivilklamotten mit erhobener Pistole auf sie zu. Was macht die Frau? Und schreit etwas. Was macht die Frau? Die haut ab, die fährt weg. Die hat Angst. Da gibt es genug Morde, verrückte Psychopathen, Verbrecher, Diebe, Straßenräuber. Man kennt sie aus Serien, aus Filmen und leider auch aus der Realität natürlich. Die Frau haut also ab. Das ist schon ein Zeichen, dass sie verdächtig ist. Sofort kommt der Terrorverdacht hoch in allen Beteiligten, die da das Weiße Haus bewachen. Und dann geht eine Hetzjagd los. Die Frau bekommt immer mehr Angst und irgendwann wird sie abgeknallt. So ist das wohl gelaufen. Was natürlich die Weltöffentlichkeit schockiert und beunruhigt, ist das Schiffsunglück in der Nähe von Lampedusa. Ich wundere mich selbst, dass ich überlebt habe. Aus Libyen über Lampedusa nach Hamburg. Der Senat will von den 300 Flüchtlingen nichts wissen. Es gibt ein Gespräch mit Herrn Usukfu Udo. Usukfu Udo ist einer der Sprecher der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Seit April leben 300 Kriegsflüchtlinge aus Libyen auf Hamburgs Straßen und in Notunterkünften. Insgesamt mussten 2011 etwa 60.000 Menschen von Libyen nach Europa fliehen. Wie ist es dazu gekommen? Dazu Herr Usukfu Udo. Wir sind allesamt vor dem Krieg und den damit verbundenen Verbrechen entkommen. Als Schwarzafrikaner hatten wir unter der Verfolgung und den Massakern der sogenannten Rebellen zu leiden. Viele Menschen wurden ermordet und starben durch die Bomben der NATO. Ich wundere mich selbst, dass ich überlebt habe. Uns blieb also nur die Möglichkeit, mit Booten zu der zu Italien gehörenden Insel Lampedusa zu fliehen. Auf dem Weg über das Mittelmeer sind allein im Sommer 2011 mehr als 2500 Menschen ertrunken. Erst jetzt hat es wieder weit über 100 Tote gegeben. In Italien mussten wir unter menschenunwürdigen Bedingungen in Camps vegetieren, bis uns die Behörden verdeutlichten, dass es in Italien keine Lebensperspektive für uns gibt. Sie schickten uns also weiter nach Norden. 300 Kriegsflüchtlinge sind in Hamburg gestrandet, die anderen in weiteren Städten Europas. Wir wurden sie in Hamburg empfangen. Herr Udo, einige von uns konnten vom Winternotprogramm 2012 profitieren, bevor wir im Frühjahr alle auf die Straße gesetzt wurden. Wir hatten keine Perspektive, keine Zukunft. Deshalb haben wir uns organisiert und zur Gruppe Lampedusa in Hamburg zusammengeschlossen. Wir setzen uns für den freien Zugang zum Arbeits- und zum Wohnungsmarkt ein, für Bildung und für das Recht, unseren Aufenthaltsort innerhalb der EU frei wählen zu dürfen. Wir fordern einen Status entsprechend § 23 des Aufenthaltsgesetzes, das Gruppen mit spezifischem Hintergrund den Aufenthalt gewährt. Als Kriegsflüchtlinge haben wir das Recht, hier zu leben und humanitären Schutz zu bekommen. Das war die junge Welt. Werfen wir einen Blick auf die Taz. Die Taz hat als Aufmacher ein Jahr Flüchtlingscamp am Oranienplatz auf dem Programm. Der ständige Ausnahmezustand. Ein Camp mitten in Berlin, mitten in der Stadt. Viele der Flüchtlinge sind von ihrem Kampf zermürbt. Aufgeben wollen sie deswegen trotzdem nicht. Wir hatten ja hier im Niemandsland über dieses Camp im April berichtet. Ich bin da gewesen und hatte da ein Interview geführt mit einem Organisator dieses Camp und die Geschichte geht natürlich weiter. Am Mittwochabend dieser Woche hält Hans-Christian Ströbele mit seinem Fahrrad mal wieder kurz am Camp. Kaum hat er sich zwischen die grauen Zelte auf eine Bank gesetzt, wird er von Patras Bwanzi begrüßt, einem der Wortführer hier. Er gratuliere zum Sieg im Bundestag, sagte der Uganda. Stay strong, der Grünen-Abgeordnete nickt. Er wisse doch, sagt Bwanzi, sie kämpfen weiter, es gehe um ihre Rechte. Ich weiß, sagte Ströbele, Grundrechte. Die Rollen sind längst eingespielt, der Kampf wird schon länger. Am Sonntag treten Wannsi und seine Mitstreiter seit genau einem Jahr für ihre Rechte ein, mit einem Protestcamp mitten in Kreuzberg, mitten in Berlin. Etwa 100 Flüchtlinge leben auf dem Oranienplatz, vor allem Afrikaner, fast alles Männer. 6 Großzelte sind ihr Zuhause. Dazu ein Dutzend kleinerer, ein roter Bauwagen, ein Zirkuszelt für Versammlungen. Kein Mensch ist illegal, steht auf einem verschlissenen Transparent. Dass sich Flüchtlinge ein Jahr lang dem deutschen Asylsystem verweigern, hat es hierzulande noch nicht gegeben, schreibt die Taz. Alles begann im September 2012 mit einem Protestmarsch von rund 30 Flüchtlingen, vor allem Iranern. Zuvor hatte sich ein Landsmann in einem Würzburger Asylheim erhängt. Keine Abschiebungen mehr forderten die Flüchtlinge, keine Sammellager, endlich Bewegungsfreiheit. 500 Kilometer liefen sie zu Fuß von Würzburg nach Berlin. Unterwegs schlossen sich weitere Flüchtlinge an. Am Ende landeten sie auf dem Oranienplatz in Kreuzberg, ein unspektakulärer Platz mit ein paar Bänken und etwas Rasen, und stellten dort ihre Zelte auf. Die stehen dort bis heute. Drinnen sitzen an diesem Mittwoch die Bewohner eng beieinander auf zusammengeschobenen Betten zwischen Schlafsäcken und Decken. Es ist kalt geworden, der Wind zerrt an den Zeltplanen, gedämpfte Gespräche, Musik läuft, jemand arbeitet am Laptop. Draußen köchelt auf einem Gaskocher Linsensuppe, im Zirkuszelt ist gerade Deutschunterricht. Camp-Alltag. Schauen wir noch auf die Internetseite des Spiegels. Ich gehe da mal gerade hin, www.spiegel.de. Mal gucken, womit der Spiegel heute kommt. Obama muss Syrien-Treffen mit Putin absagen. Ja, Tag 5 des US-Haushaltsdramas bricht an und das Land ist von einer Einigung weit entfernt, schreibt der Spiegel. Das Foto, man sieht einen sichtlich gealterten Obama. Er blickt trotzig in die Landschaft. Die Kamera nimmt ihn von unten auf, mit zusammengepresstem Mund, das Kinn vorgereckt. So machen das US-Politiker gerne. Vor ihm die Mikro. Wegen des Disputs muss Präsident Obama einen Termin mit seinem russischen Kollegen Putin platzen lassen. Auf Bali sollte es um die Syrien-Krise gehen. Obama griff die Republikaner scharf an. Dann geht es um die Koalitionsverhandlungen, Sondierungen mit der Union. Die SPD deutet Einlenken bei Steuererhöhungen an. Bisher sind die Fronten in Sachen Steuererhöhung klar. Die Union ist dagegen, bei der SPD stimmte man dafür. Doch nun signalisieren die Genossen Kompromissbereitschaft. Laut Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig ist die Abgabensteigerung kein Selbstzweck mehr. Die wollen also an die Macht zumindest ein Teil. Wieder Gewalt in Ägypten, hatten wir vorhin auch gehört, bei den Nachrichten in 100 Sekunden. Eine erneute Protestwelle erlebt Ägypten mit blutigem Ende. Bei heftigen Zusammenstößen zwischen Muslimbrüdern, Morsi-Gegnern und Sicherheitskräften sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Und damit beenden wir den Katastrophenblock vom heutigen 5. Oktober 2013. Eroena, Euskal Herriatik, irrati zehamanaldi iraultzaile honi, kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemans Land programari. Aurrera, musu bat. Niemans Land 91.4 FM, meine Damen und Herren. Da hat es gerade eine kleine Panne gegeben. Wir haben hier, die wollten wir gar nicht mehr. Die Krupps sind jetzt erledigt. Wir bringen jetzt wieder ein Lied von BAP, diesmal nicht von Niedeken alleine, sondern von der Gruppe BAP. Das Lied hatte ich vorhin erwähnt. Es ist ein Lied, wo Wolfgang Niedeken über seine Arbeit in Afrika berichtet. No Gulu von dem Album Radio Pandora von BAP. die andere Plekken fürs, so wie Jimmy und Rebecca, die mit 12 längst alles weiß, wenn er Deck und einer strömert und der Hoffnung oben sichere nach. Das sind 7 Kilometer von daheim bis nach Gulu, und er jeder auf uns. Jimmy kennt das noch so, an der Hand der großen Schwester, sicher selber laufen kann nach Gulu. Nagulu, Nagulu, Nagulu, für'n sichere Nacht. Die Felder nur noch brach, weil das Angst für mich im März, ja, mit Machete geht er wach. Jetzt zu pflanzen, jetzt zu sehen, das hat Joseph Cody selbst Hunger sagt. Durchgeknallte Killerhorde, ja, lehnt sich auf Panivalt. Freie Welt, hier brennen Morde und entführen nach und nach. Bands, die Nippes gut und schaffen, hören zu schlafen und Soldaten bewahren. Doch der Finster bangt die Trommel mit dem Kofel braun wies. Es ist Souvenir aus Gulu, da sagt er nicht zu Gespräch. Wie ist denn Sorgens in der Dämmerung, wie die Nacht geht, Jimmy, sehn ich es. Und wenn ich nach Gulu, nach Gulu, nach Gulu, nach Gulu, nach Gulu, nach Gulu, nach Gulu, für'n werden im Katastrophenblock von den Ausspähungen der US-Geheimdienste berichtet, von der immer stärker und konzentrierter werdenden Überwachung der Bürger dieses Planeten, von den Akten, den Personalakten, die sie über die Menschen auf diesem Planeten anlegen und dann natürlich von ihrem Algorithmus berechnen lassen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand, wer weiß was tut, wenn diese Herren, wer weiß was tun. Ein Algorithmus, der jedem einen Koeffizienten gibt, wahrscheinlich irgendeiner Gefährlichkeit. Eine weitere interessante Science-Fiction-artige Geschichte kommt auf uns zu. Es geht um die Satellitenkameras, die mittlerweile beinahe live die ganze Erde observieren. Das war bisher Geheimdiensten vorbehalten, aber der Spiegel meint dazu, bald kann das jeder. Geschätzte 50 Millionen Überwachungskameras gibt es weltweit. Jetzt sollen 50 weitere eine große Rolle spielen. Die schwirren im Weltall um die Erde und die sind in der Lage, jedwedes Zielobjekt mehrmals am Tag zu fotografieren, zum Beispiel. Die Bilder, die sie von da oben liefern, wären brandaktuell. Vor allem aber, jedermann könnte diese Kameras zu Spähzwecken buchen. Vielleicht sogar Paparazzi, Detektive, Arbeitgeber, wer weiß. Die Überwachung jedes Erdenwinkels aus dem Orbit nahezu live. Das leisten bislang nur Satelliten im Auftrag von Regierungen und Geheimdiensten. Aber demnächst geht die Lizenz zum Spähen in private Hände. Es fängt gerade erst an. Zwei kalifornische sogenannte Start-ups, das sind kleine Firmen, die gerade erst angefangen haben, konkurrieren derzeit darum, die Erde und ihre Bewohner genauer zu observieren, als es je zuvor geschehen war. Skybox Imaging und Planet Labs, so nennen die zwei sich, wollen in den kommenden Monaten jeweils eine Flotte kleiner Satelliten in den Orbit schießen. Die Firmen versprechen etwas radikal Neues, eine Art Livestream der Erdoberfläche. Wir stellen einen Datenstrom zur Verfügung, sagt ein gewisser Herr Tracy Nguyen von Planet Labs in San Francisco. Die Bilder würden sehr häufig aktualisiert. Wie häufig verrät Planet Labs nicht. Experten tippen auf wenige Tage oder sogar Stunden. Je aktueller die Bilder sind, desto interessanter wird es für den Kunden. Lebensmittelkonzerne könnten pausenlos überwachen, wie sich weltweit die Ernten entwickeln. Versicherungen bekämen ein Werkzeug in die Hand, um die Zerstörung von Gebäuden noch während einer Naturkatastrophe oder eines Großbrandes zu überprüfen. Investmentbanker könnten, unterstützt von Computern, so schreibt der Spiegel, die Öltanker auf den Handelsstraßen zählen, der Weltmeere, und dann auf Rohstoffpreise wetten. Klasse. Daten helfen der Industrie, bessere Entscheidungen zu treffen, sagt Herrn Gehen. Der Einstieg der Privaten in die Echtzeitüberwachungstechnik wird möglich, weil der Preis für Weltraumhardware rasant sinkt, sagt der Spiegel. Wer heute einen Satelliten bauen will, kann auf Massenware zurückgreifen. Wir kaufen viel von Automobilzulieferern, sagt Davis. Jüngster Coup seiner Firma, ein Satellit mit einem Google Nexus Smartphone an Bord. Zudem lassen sich die Späher von Planet Labs und Skybox billig ins All schießen. Weil sie so kompakt, kleiner als ein Kühlschrank und leicht, rund 100 Kilogramm sind, fliegen sie für wenig Geld Huckepack zum Beispiel auf sogenannten Antares- oder Dnieper-Raketen mit. Da ist nur das kleine Problem mit dem Datenschutz. Die Mikrosatelliten liefern Bilder, die stark in die Privatsphäre eindringen können. Das sagt der amerikanische Bürgerrechtsanwalt Timothy Edgar, der die US-Regierung über mehrere Jahre in solchen Fragen beraten hat. Naja, wenn er die US-Regierung über mehrere Jahre in Fragen der Datensicherheit beraten hat, dann sind wir bei diesem Mann ja nicht gerade in guten Händen. Denn was die machen, ob das mit seiner Beratung zu tun hat, wissen wir nicht, aber die spitzeln und spitzeln wie verrückt. Überwachen alle, rund um die Uhr. Der Bürgerrechtler sieht den Vorstoß der neuen Späher zwiespältig. Einerseits könnten die Mikrosatelliten beim Katastrophenschutz helfen oder das Abholzen der Regenwälder genauer messen. Aber genauso könnten Firmen ihren Angestellten hinterher spionieren. Etwa so. Wenn du gestern krank warst, wieso bist du dann an den Badesee gefahren? Gut, diese Technik wird kommen, diese Kameras werden kommen und dann werden wir aus dem Weltall heraus beobachtet mit sehr scharfen Bildern. Da gibt's nur noch eins, sich verkleiden. Es werden wahrscheinlich in Zukunft überall verkleidete Menschen herumlaufen mit großen Hüten, mit Perücken, mit riesigen Schirmen, Sonnenschirmen und sich eben dieser Totalüberwachung entziehen, indem sie einfach den Kameras den Blick versperren. Das ist zumindest unser Vorschlag hier aus dem Niemandsland. Jo. Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ich habe diese Woche ein paar Blätter vom Geschichtskalender abgerissen. Brockhaus Geschichtskalender. Am 2. Oktober war ein Foto zu sehen von der Verbindungsbrücke zwischen zwei Teilen des Warschauer Ghettos. Das Foto wurde 1941 aufgenommen. Am 2.10.1940 wurde das Warschauer Ghetto eingerichtet. Traurige Berühmtheit erlangte dieses Ghetto auch in dem Film Der Pianist von Roman Polanski. Im September 1940 notierte Hans Frank, Generalgouverneur der deutsch besetzten Teile Polens, in sein Tagebuch, er habe genehmigt, dass in Warschau das jüdische Ghetto geschlossen werde, weil die Gefahr des Herumtreibens der 500.000 Warschauer Juden gebannt werden müsse. Am 2. Oktober 1940 erging eine entsprechende Anordnung. Die Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung in das als jüdischer Wohnbezirk ausgewiesene Gebiet und die Abriegelung durch hohe Mauern wurden bis zum November jenes Jahres abgeschlossen. Etwa 500.000 Menschen und 30% der Warschauer Bevölkerung drängten sich fortan auf 2,4% des Stadtgebietes. Nach deutschen Statistiken kamen dort 6 bis 7 Personen auf ein Zimmer. Die Wohnhäuser im Ghettobezirk waren in schlechtem Zustand, die sanitären Einrichtungen miserabel, die Lebensmittelversorgung katastrophal. Eine 250.000 Bewohner war bettelarm und von allem beraubt. 1941 starben jeden Monat über 4.000 Menschen. Im Juli 1942 begannen die Deportationen in das Vernichtungslager. In die Vernichtungslager. Im April 1943 kam es zum Aufstand. Insgesamt wurden etwa 370.000 Warschauer Juden vor Ort oder in Vernichtungslagern ermordet. Das Warschauer Ghetto. Sinnbild für Elend und Vernichtung, aber auch Symbol des jüdischen Widerstands gegen Hitler. Am 19. April 1943 brach hier ein Aufstand aus, den die SS nur mit Mühe niederschlagen konnte. Es war ein ungleicher Kampf, auf der einen Seite gut ausgerüstete Soldaten, auf der anderen Seite hungernde, kranke und ausgemergelte Menschen, die sich nicht zur Schlachtbank führen lassen wollten. Das Warschauer Ghetto war im April 1940 eingerichtet worden. Es musste in der Folgezeit unzählige Menschen aufnehmen, die die Nazis in die Vernichtungslager deportierten. Allein von Juli bis Oktober 1942 wurden über 300.000 Insassen nach Treblinka abtransportiert, unter ihnen zahlreiche Kinder. Als 1943 die letzten 40.000 Bewohner deportiert werden sollten, rief die jüdische Untergrundorganisation zum Widerstand auf, nicht ohne Wirkung. 4 Wochen brauchten die Deutschen, den Aufstand niederzuschlagen. Der verantwortliche SS-Brigadeführer meldete im Mai 1943 den Vollzug mit folgenden Worten: Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Thank you. zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu. Zu viele Anliegen scheitern an Abneigung gegen das Anbiedern bei einer Abteilung. Du kannst den Amtsweg nicht ausschließen, doch kannst du Auswege amtlich beglaubigen. Die traurigen Enden der Ehen sind teuer und fraglich. Die große Liebe dreht sich meist um Steuersparnis. Ganz oder gar nicht, lass es uns abwägen. Die Beine bleiben kurz vom vielen Absägen. Wenn Eva schlucken will, muss sie nicht abtreiben. Wenn Adam Äpfel will, muss er nur abbeißen. Wir müssen alle nichts außer abstreiten. Die Fehler der Geschichte kommen nur vom Abschreiben. Wir sind zu klein, zu lieblos und wir sind zu schwach. Wir lieben uns zu sehr und denken wenig nach. Wir haben große Ziele, doch noch nichts geschafft. Wir teilen dasselbe Schicksal, jeder kriegt was ab. Wir nehmen ab und zu, wir geben ab und zu, wir hören ab und zu, wir sehen ab und zu, wir drehen ab und zu, wir legen ab und zu, wir sagen immer, immer, meinen aber ab und zu. Wir nehmen ab und zu, wir geben ab und zu, wir hören ab und zu, und wir sehen ab und zu, wir drehen ab und zu, wir legen ab und zu, wir sagen immer, immer, meinen aber ab und zu. Du denkst, du oft alles müsste anders sein. Schüttelst den Kopf und hörst dich leise Scheiße schreien. Wir haben keine Lösung, leider nein. Du fühlst dich einsam, aber du bist nicht allein. Wir sind auch der Meinung, vieles müsste anders sein. Können nur anders denken, anders leben, anders bleiben. Wir schlagen uns nicht durch, nein, wir treten für was ein. Du fühlst dich einsam, aber du bist nicht allein. Zusehends nicht mehr zusehen. Wir alle zumachen, anstatt auf sich zuzugehen. Das wird zunehmend zu einem Problem. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir sind zu verplant. Plantagenmentalität ist Dauerzustand. Wir sind zu krank, zu arm, zu reich. Zu schön und wahr zu sein, zu grundverschieden und doch zugleich. Wir ziehen aus in die Welt, doch sind kein Zuzug. Entfliehen der Realität, doch bieten niemand Zuflucht. Suchen Zuspruch, doch nehmen Kritik zu ernst. Es kommt auf an, wovon und was, nicht nur wie viel du lernst. Wir machen uns so schnell ein falsches Bild, zu dringen zu Menschen anderer Befinden. Doch sehen uns selbst zu spiegeln. Verkehrt, sind zu Sinn und leer und kommen doch nicht zur Besinnung. Reden von der Zukunft und leben von der Erinnerung. Machen Stimmung, stimmen ab und stimmen zu. Denken, dass uns Denken weiterbringt, doch das stimmt nur ab und zu. Wir nehmen ab und zu, wir geben ab und zu, wir hören ab und zu und wir sehen ab und zu, wir drehen ab und zu, wir legen ab und zu, wir sagen immer, immer meinen, aber ab und zu. Wir nehmen ab und zu, wir geben ab und zu, wir hören ab und zu, wir sehen ab und zu, wir drehen ab und zu, wir legen ab und zu, wir sagen immer, immer meinen, aber ab und zu. Du denkst, du oft alles müsste anders sein. Schüttelst den Kopf und hört sich leise Scheiße schreien. Wir haben keine Lösung, leider nein. Du fühlst dich einsam, aber du bist nicht allein. Wir sind auch der Meinung, vieles müsste anders sein. Können nur anders denken, anders leben, anders bleiben. Wir schlagen uns nicht durch, nein, wir treten für was ein. Du fühlst dich einsam, aber du bist nicht allein. Ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu, ab und zu. DJ Nina, alias FIFA MC, ab und zu. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich aus dem heutigen Niemandsland. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was sie tun und lassen an diesem Wochenende. Und wir melden uns wieder nächste Woche live am Samstag, wie immer von 10 bis 12. Aber auch so etwa ab Montag, Dienstag im Podcast zu finden unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, Agur, halten Sie die Ohren steif. Als ob man in der Sauna sei, so drüsch nur hier.